Heute hören Sie die Ursendung des neuen Hörspiels von Juli C., Blue Mountains. Falls Sie erwartet haben, an dieser Stelle ein Hörspiel mit dem Titel Kontaktanzeige zu hören, lehnen Sie sich zurück, Sie sind richtig. Der Titel hat sich im Laufe der Arbeit am Hörspieltext geändert, doch um eine Kontaktanzeige geht es in dieser Ursendung nach wie vor. Juli C., 1974 in Bonn geboren, wurde durch ihre Romane bekannt. Zuletzt veröffentlichte sie mit Corpus Delicti die Vision einer Gesundheitsdiktatur. Zu politischen Debatten gibt sie Denkanstöße, zum Beispiel mit dem Buch Angriff auf die Freiheit, zusammen mit Ilya Trojanow. Seit 2005 schreibt sie auch Hörspiele, zuletzt zusammen mit Benjamin Lauterbach das Stück Unter Glas. Die heutige Ursendung Blue Mountains in der Inszenierung von Alice Elsner wird von der Komposition Frank Brettschneiders getragen. Der 1956 in Karl-Marx-Stadt, heute Chemnitz, geborene Musiker experimentierte in den frühen 80er Jahren mit Tonbändern und gründete die legendäre Band AG Geige, die sich bald nach der Wende auflöste. Er gehört zu den Gründern des Labels Raster Noton und lebt als Videokünstler, Musiker und Komponist in Berlin. In den Hauptrollen hören Sie Sebastian Blomberg, Katrin Welisch, Marin Kreumann und Torben Kessler. Das Hörspiel steht nach der Ursendung eine Woche zum Download bereit unter www.swr2.de. Blue Mountains von Juli C. Siehst du die Deichsel? Und die beiden hellen da hinten sind die Räder. Das ist der große Wagen. Wenn ich groß bin, fahre ich auch mal so einen großen Wagen. Mercedes-Benz, der gute Stern. Geile Scheiße. Das wird sie fertig machen. Okay, Leute, zieht euch die Socken hoch und dann ran an den Kunden. Geweint haben sie, Rolf. Wie kleine Kinder. Ja, Genie ist Genie. Auf dich, du Arsch. Das ist nur, weil du Räder hast. Die Benzer sehen dich und denken, der ist ja selbst ein halbes Auto. Ja, bei mir fühlen sie sich verstanden. Ich bin die Verkörperung der industriellen Revolution. Halb Mensch, halb Maschine. Ein moderner Zentaur. Und ein Großmaul auf Rädern. Fick dich, Chris. Noch eine Runde auf mich. Da komm. Jetzt hilf doch mal mit. My lover boy drives me home. Mach den nicht so schwer, du Sack. Ja. My lover boy carries me on his hands. So, okay. Der König sitzt. Schaffst du das alleine, soll ich mit reinkommen? Was? Willst du mir die Hosen ausziehen? Den Popo waschen? Mal gucken, ob wenigstens das dritte Bein noch dran ist? Nacht, Rolf. Sechste Etage. Apartments. Klingst verschnupft, Süße. Was ist los? Sauer auf mich? Sechste Etage. Apartments. Ich war nur mit den Jungs. Kein Grund für den vorwurfsvollen Ton. Treffen Sie eine Wahl. Hab ich schon, Süße. Nur du allein und sonst keine. Das weißt du doch. Treffen Sie eine Wahl. Kannst stolz auf mich sein. Vielleicht ziehe ich der Firma einen Riesendeal an Land. Magst du Autos? Schließen. Hey, Moment mal. Hast ja recht, wen interessiert's? Sechste Etage. Apartments. Verbinde mit Server. Nachricht 1 von 1 wird empfangen. Bruderherz, morgen um 1 Lunch bei Adamos. Keine Widerrede. Küsschen, Nora. Was hast du denn zu verlieren? Lass mal sehen, meine Würde, meine Selbstachtung, den Glauben an die Liebe, sonst eigentlich nichts. Alle machen das heutzutage. Ein Grund mehr, es nicht zu tun. Gott, du hältst dich echt für was Besonderes. Ach, wie kommt das nur, wo ich doch so auffällig normal bin? Vielleicht geht es ja ausnahmsweise nicht um deinen Rollstuhl, sondern darum, dass du es gar nicht erst versuchst. Zack, da trifft mich die Erkenntnis wie ein Hammer. Unter meiner harten Schale bin ich ein schüchterner kleiner Junge, der sich hinter seiner Behinderung versteckt. Könnte ich nur endlich ausbrechen und mein Herz öffnen, würden die Frauen mich verschlingen wie Fliegen ein Stück Scheiße. Zynismus ist kein Impfstoff gegen die Wahrheit. Wein? Nee, danke. Ein halber Liter Pinot Grigio, Mineralwasser und zweimal die Rigatoni. Gern. Mal ehrlich, Nora, die Sache mit den inneren Werten gehört in die Träum-Weiter-Kiste. Die Wahrheit ist, dass keine Vollblutfrau auf halbe Portionen steht. Und mit den Muttis, die einen wie mich gut finden, kann ich nichts anfangen. Warum trinkst du keinen Wein? Keine Lust. Zigarette? Lass mal. Nora, das gibt's doch nicht. Was sagt denn Felix dazu? Ich hab's ihm nicht erzählt. Bist du wahnsinnig? Er wird sich tot freuen. Ich bin nicht sicher, ob ich es haben will. Ach, ich glaub es einfach nicht. Felix liebt dich, Nora. Sei dankbar. Ich hab noch anderthalb Jahre bis zum Facharzt. Na und? Meine Arbeitstage sind mindestens so krass wie deine. Deine Sorgen will ich haben. Deshalb willst du mich unbedingt verkuppeln. Damit dein armer Bruder versorgt ist, wenn bald ein noch hilfloseres Würmchen kommt. Gott, du kannst so ein Arschloch sein. Rigatoni? Ich habe keinen Hunger mehr. Mensch, das war nur ein Witz. Es gibt noch was anderes auf der Welt als Witze. Körperliches und seelisches Leiden, in dem der Witz wie eine Insel der Seligen schwimmt. Stoß mit mir an. Versprich mir, dass du das wieder vergisst. Versprochen. In Wahrheit bin ich nur eifersüchtig. Ich wünschte, es wäre von mir. Na, jetzt reiß dich mal zusammen. Ich meine, ich hätte auch gern eins. Dann schreib die scheiß Kontaktanzeige. Tu es mir zuliebe. Rolli sucht gebärfreudiges Becken zwecks Lösung des demografischen Problems. Spitzenidee. Im Krankenhaus lässt du dich doch auch rumschicken und merkst nicht, wie die anderen Arbeit auf dich abwälzen, nicht wahr? Genauso wie du nicht merkst, dass dein Bruder dich mit seinen Spielchen terrorisiert, während du immer nur alles richtig machen willst und immer nur das Beste für alle. Und das ist ja auch schön, aber man kann alles übertreiben, nicht wahr? Du hast einfach Angst, an irgendetwas schuld zu sein. Und deshalb gibst du immer von vornherein 200%. Willst das ganze Krankenhaus allein managen und das Leben deines Bruders noch dazu. Als würde die Welt untergehen, wenn Nora Kuchem mal kurz den Maschinenraum verlässt, nicht wahr? Das ist auch eine Form von Größenwahn. So wie Schuldgefühle eine Form von Eitelkeit sind. Das habe ich dir schon 100 Mal gesagt. Dein Bruder ist erwachsen und führt sein eigenes Leben. Und außerdem saß er am Steuer. Du hättest tot sein können. Ihr hättet beide tot sein können. Vergiss das niemals, Nora Schätzchen. Vor allem, wenn du darüber nachdenkst, ob es ein Recht auf Glück gibt und wer es besitzt, nicht wahr? Selbst wenn dein Bruder einsam alt wird, dann ist das tragisch. Aber es ist nicht deine Schuld, okay? Das ist keine Firma. Das ist ein verdammtes Bootcamp. Kalle ist ein Dreckskerl, aber er funktioniert nach einfachen Prinzipien. Wer leistet, wird geliebt, wer nicht leistet, fliegt. Ich hab's dir erklärt, bevor ich dich reingeholt habe. Das Artwork ist einwandfrei. Der gute Stern mit einem Hauch von Chrom. Ohne Nostalgie kannst du doch heutzutage keine fetten Limousinen mehr verkaufen. Und er? Da steckt was drin, ist aber nicht deklinierbar. Hör auf zu heulen und drück auf die Tube. In 20 Minuten ist Meeting. Um 4 Uhr morgens klingelt das Telefon. Kalle ist dran und erzählt mir, dass er bis 8 neue Entwürfe braucht. Der Kapitän schläft nie. Psychoscheiße ist das. Der stellt sich den Wecker, um die Leute aus dem Bett zu scheuchen. Melissa hat mich gefragt, ob ich bei der Feuerwehr arbeite. Und du hast hoffentlich ja gesagt. Die Kuh muss bis Ende des Monats vom Eis. Wer ist Melissa? Keine Ahnung, Mann. Der Punkt ist, es sind nicht alle so wie du. Für dich kommt erst die Firma, dann kommt lange nichts und dann nochmal die Firma. Schwachsinn. Du bist ein Werbesoldat. Kalle schnauzt dich an und du marschierst los. Er schlägt dir auf den Rücken und du spuckst die nächste geile Idee aus. Aber bei manchen Leuten braucht Kreativität ein bisschen Zeit. Pass auf! Oh Gott, hast du mich erschreckt. Du hättest sie fast überfahren, Mann. Hast du keine beschissenen Augen im Kopf? Oh, ganz ruhig. Das war nur eine Katze, okay? Die hat auch nur ein Leben und will das Beste daraus machen. Genau wie du und ich. Das ist ihr verdammtes Recht. Wovon redest du eigentlich? Vielleicht sitzt zu Hause ein Kind, beide Eltern berufstätig. Die Katze will über die Straße zu diesem Kind, weil das Kind sie liebt und auf sie wartet. Aber die Katze kommt nicht nach Hause und das Kind geht zur Schule und findet die Katze zerquetscht am Straßenrand. Aufgeplatzt wie eine Milchtüte, weil ein Arschloch wie du über seinen Job weint, statt auf die Straße zu schauen. Gehst du jetzt frei oder was? Ich mach's einfach. Was? Krüppel sucht Krüppel zum Skrüppel. Beinloser sucht Beinsame zum Beinharten. Aus Beinen. Er, 39 Jahre, attraktiv mit leichter Gehbehinderung behaftet, sucht Solvente, sie mit Helferkomplex, Topmodels erwöhnt. Charmanter Werber, studiert mit herrlichen Lachfalten und vollem Haar, bestes Niveau, hochvermögend, aber kein Angeber. Theoretisches Interesse an Bergsteigen, Radfahren und Langstreckenlauf. Gepflegte Umgangsform, überdurchschnittlich intelligent, ungeheuer sympathisch durch absolutes Understatement, sucht lebensbejahende Gefährtin. Gerne auch mit getrennten Wohnsitzen. Jetzt mal im Ernst. Spaß macht's eh nicht. Schreib doch einfach, Mann sucht Frau. Ja, es klingt nach Mann beißt Hund. Und die Beine müssen rein, keine Mogelpackung. Rollstuhl sucht Laufmasche? Oh Gott, Nora, ich kann das nicht. Du bist doch der Profi. Bewirb niemals ein Produkt, das du nicht selber kaufen würdest. Halt, stopp. Damit fangen wir gar nicht erst an. Wie lautet die erste Werberregel? Das war sie. Und die zweite? Glaube an die Qualität deines Produkts. Schon besser. Und die dritte? Gute Werbung lügt nicht. Damit können wir arbeiten. Ich, 39, männlich, sitze im Rollstuhl. Bin sonst in jeder Hinsicht normal. Normal bildschön, normal steinreich, normal toteinsam. Schreib mir bitte. totalnormal@gmx.de. Fahrdienst ist da. Morgen. Glückskekse gefrühstückt? Bin irgendwie gut drauf. Ich hab's doch nicht so mit Computern und Internet und das muss ich auch nicht in meinem Alter, nicht wahr? Ich glaub dir auch so, dass er diese Anzeige geuploadet hat, oder wie das heißt. Aber ob das wirklich so ein menschheitsrettendes Weltwunder ist, naja, schaden kann's jedenfalls nicht. Da hast du wohl mal wieder deinen Willen gekriegt, nicht wahr? So warst du schon als Kind. Süß, aber stur. Ich hab nicht gesagt, dass dein Spot schlecht ist. Dein Spot ist hart. Die Benzer waren feucht, wunderschön. Aber der Drops ist noch nicht gelutscht. Wenn sie zucken, zack, zieh ich den Trumpf aus dem Ärmel und hab die Alternative parat. Mach's mir nochmal, Rolf. Mach's mir in einer Stellung, von der ich nicht mal träume. Sechste Etage. Apartments. Na, Süße, noch mit reinkommen? Nein? Eines Tages wirst du es bereuen. Keine neuen Nachrichten auf dem Server. Morgen. Du bist spät dran. Woher die gute Laune? Mach dich nicht so schwer. Wie heißt sie? Keine Ahnung, Mann. Ist Wahnsinnsbrust ein Name? Pinot Grigio und ein Mineralwasser. Ehrlich, ich habe nicht dran geglaubt. Und jetzt 17 Zuschriften. Spiel, Satz und Sieg. Auf dich, du Brad Pitt des Internets. Keine einzige. So sieht's aus, Nora. Niemand antwortet. Die ganze Nostalgie-Scheiße, der gute Stern, das glaubt doch kein Mensch mehr. Klimaerwärmung, Krieg im Irak, Ölpest im Golf von Mexiko. Es ist 4 Uhr morgens, Kalle. Gute Werbung lügt nicht, Liebchen. Raus aus den kuschelweichen Daunenfedern, rein in die harte Realität. Ich sage, Autofahren im 21. Jahrhundert ist Krieg. Krieg der Sterne, Sieg der Sterne. Keine neuen Nachrichten auf dem Server. Nach den Sternen greifen. In die Sterne gucken. Aus den Sternen lesen. Von den Sternen lernen. Keine neuen Nachrichten auf dem Server. Sternschnuppe, Sternzeichen, Sterntaler, Sternbilder. Keine neuen Nachrichten auf dem Server. Augenstern, Weihnachtsstern, Abendstern vom anderen Stern. Keine neuen Nachrichten auf dem Server. Verdammt! Du siehst ätzend aus. Furchtbare Nacht gehabt. Ich kann mich nicht konzentrieren. Mir fällt nichts ein. Schaffenskrise? Ich rufe die ganze Zeit E-Mails ab. Du machst was? Ich weiß. Wie ein 15-Jähriger. Nora hat mich da reingequatscht. Wenn du jetzt lachst, hau ich dir eine. Ich habe eine Kontaktanzeige aufgegeben. Die Idee ist doch nicht schlecht. Brillante Idee. Wie Fallschirmspringen ohne Fallschirm. Mit mir ausgehen willst du ja nicht, um Frauen zu treffen. Ausrollen, wolltest du sagen. Das Haustier auf Rädern sitzt in der Ecke, trinkt sein Bier und schaut dem Abräumer beim Abräumen zu. Dein Selbstmitleid ist ein echtes Brechmittel. Nora hat völlig recht, du musst was tun. Hallo? Ich hab was getan. Ich hab die bescheuerte Anzeige aufgegeben. Wie lange ist das her? Nix da, Chris. Ein Claim zieht binnen 48 Stunden oder gar nicht. Du und Nora, ihr wollt nicht kapieren, dass ein Problem nicht verschwindet, wenn man es leugnet. Ihr könnt mir tausendmal sagen, dass ich ein super Typ bin. Das weiß ich. Wir leben trotzdem in einer Diktatur der Normalen. Ihr fühlt euch besser, wenn ihr das Gegenteil behauptet. Den Luxus kann ich mir nicht leisten. Aber es gibt Erzähl mir nicht, dass es Dicke und Zwerge und Krüppel gibt, die glücklich verheiratet sind. Die sind entweder steinreich oder sie haben ihre Ansprüche runtergeschraubt. Das werde ich nicht tun. Verstanden? Jeder ist so viel wert wie seine Ansprüche. Meine sind hoch. Und wenn ich daran verrecke... Sorry, Chris. Das ist okay. Sprich mit mir. Du kannst nicht wissen, wie sich das anfühlt. Was fällt dir nicht? Ein? Dir fällt nichts was? Ich hab keine Ahnung, wer du bist. Schick mir den echten Rolf vorbei, wenn du ihn triffst. Naja, was heißt nicht damit gerechnet? Als Ärztin bist du doch daran gewöhnt, Entscheidungen zu treffen. Man wägt doch die möglichen Folgen ab. Und jetzt geht's ihm eben noch beschissener als vorher, nicht wahr? Wen wundert's, wenn man sich in seine Lage versetzt? Aber hilft dir alles nichts. Du hast die Sache angestoßen. Rückgängig kannst du sie nicht machen. Dann müsst ihr wohl durch, nicht wahr? Das Leben geht weiter. Und du, Nora Schätzchen, selbst wenn du dich auf den Kopf stellst, du kannst ihm eben keine Freundin backen. Nein, du hörst mir jetzt zu. Ich mach kein Drama. Ich nenne einfach nur meine Bedingungen. Erstens, du akzeptierst, dass deine Feldstudie zum Thema Behinderte im Internet gescheitert ist. Zweitens, ich muss mir nie wieder anhören, dass Glück nur eine Frage des Willens ist und ich deshalb an allem selbst schuld bin. Drittens, fortan lässt du mich mit deinen Menschenversuchen in Ruhe. Sonst kannst du dir dein Mittagessen bei Adamus in Zukunft selbst kaufen. Klar? Verbinde mit Server. Nachricht 1 von 1 wird empfangen. Guten Morgen, Herr Normal. Es ist 7 Uhr früh. Die Sonne steht in flachem Winkel auf meinem Küchenfenster und enthüllt dabei unbarmherzig, wie trüb die Scheiben sind. Es wäre schön, wenn Sie das bei Gelegenheit erledigen könnten. Freundlicher Gruß, Martha Singer. Sehr geehrte Frau Singer, kann man sich bei E-Mails verwählen? Unwahrscheinlich. Einigen wir uns trotzdem darauf. Sie sind wohl falsch verbunden. MFG, total normal. Tut mir leid, Herr Normal. Verwählen ist bei E-Mails in der Tat ausgeschlossen. Und verbunden sind wir auch nicht. Schon gar nicht falsch. M.S. Du musst ja ganz schön die Leviten gelesen haben. Deine Schwester hat noch nie bei mir angerufen. Sie war total fertig. Jetzt soll ich wohl mit dir reden, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, worüber. Hörst du mir eigentlich zu? Sind trübe Fenster eine Metapher? Wie bitte? Schmutzige Fensterscheiben. Ist das ein Code aus einem Film oder so? Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Schon gut. Vergiss es. Kuckuck, Kontrollbesuch. Mein Lieblingstexter bei der Internetrecherche. Halt, nicht wegklicken. Lass mal sehen. Martha Singer. Du suchst eine Orthopädin in Kalifornien. Nein, eine Nähstube in Buchloe. Oder einen Steinmetzbetrieb in Oberteuringen. Wunderschön, Rolf. Ich sehe, du steckst bis über beide Ohren in der Arbeit für den Benz-Pitch. Da kann ich ja bis Ende der Woche einen echten Sackplatzer erwarten. D'accord? Sechste Etage. Apartments. Sehr geehrte Frau Singer, ich möchte mich bei Ihnen für die Verursachung eines Missverständnisses entschuldigen. Die Anzeige auf Love Me war nur die Folge einer verlorenen Wette. Ich suche gar keine Frau. mit freundlichen Grüßen, total normal. Nachricht 1 von 1 wird empfangen. So ein Zufall, Herr Normal, ich suche gar keinen Mann. Schönes Leben noch und freundlicher Gruß, Martha Singer. Warum treiben Sie sich dann auf Anzeigenportalen herum? Normal attraktiv, normal reich, normal neugierig. Für eine Schriftstellerin sind Kontaktanzeigen reiche Fischgründe für den Figurenfang. Sie schreiben Bücher? Der Beruf verlangt es, schätze ich. Habe vor Wochen einen Pilzforscher samt pilzforschender Frau und pilzforschender Tochter in den Blue Mountains von Oregon verloren. Seitdem sitze ich rum und schaue durch trübe Scheiben in eine trübe Welt. Kann man sie lesen? Man wird können. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber nun zu Ihnen, Herr Normal. Ich tippe auf Inquisitor. Nicht ganz. Auch eine Art Schriftsteller. Nur für 3-Wörter-Romane. Werbung. Ihre Auffassungsgabe ist beunruhigend. Berufskrankheit. Um was werben Sie? Raffiniert, Frau Singer. Sie sollten mich lachen hören. Das Werben umgehört, ich gebe es zu, nicht zu meinen Stärken. Das Werben für hingegen sehr. Wenn der Creative Director nicht gerade verlangt, dass ich ihm bis Freitag einen Großkonzern auf dem Silbertablett serviere. Dem Werben um steht dann wohl der Rollstuhl entgegen. Irgendjemand hat Sie überredet, eine Anzeige aufzugeben, weil Sie notorisch glauben, die weibliche Welt interessiere sich nur für 7-Meilen-Stiefel. Jetzt ist Ihnen das peinlich, weshalb Sie der armen Martha was vom Wettpferd erzählen. Sind Sie sicher, dass Sie nicht beim FBI arbeiten? Als Profiler? Um diese Uhrzeit bin ich mir nichts bezüglich sicher. War nett, Herr Normal. Gute Nacht. Ich gehe dann mal in die Pilze. M.S. Petri Heil, Frau Singer. Frau Singer, sind Sie noch auf Schicht? Ich hasse es, der Sonne beim Aufgehen zuzusehen. Ich hasse zwitschernde Vögel, ich hasse es, wenn die Welt aufsteht und man selbst noch gar nicht im Bett war. Sorry, Martha. Hab versucht, mir eine gute Idee zu ertrinken und sehe nur noch Sterne. Herr N. Das musst du nicht. Will ich aber. Stell dir jetzt vor, ich würde mich erheben. Entschuldigung, kleine Schwester. Angenommen. Seit wann? 3 Tage. Wie oft? Weiß nicht, zwischendurch. Auch SMS, abends ausführlicher per Mail. Ich glaube, sie kommt mit der Arbeit nicht weiter und lenkt sich ab. Soll heißen, du bist nur ein sinnloser Zeitvertreib und deshalb wird sie dich bald fallen lassen. Ja, ist halt Internet. Ja, nee, klar. Ich gehe aufs Klo, mich freuen. Bestell mir Regatoni und einen klitzekleinen Pinot zur Feier des Tages. Wie immer, aber mit 2 Gläsern. Ja, sieh mal, so schreibt sie. Ein durch und durch demokratischer Tag, selbst das Wetter entspricht dem Ergebnis eines Interessenausgleichs. Was soll das heißen? Dass sie sich langweilt, aber ganz gut drauf ist. Schriftstellerin halt. Dieses Grüppchen da an deiner Wange, das habe ich zuletzt gesehen, als du 12 warst. Das bin ich rum. Komm mal her. Komm. Loslassen. Runter von mir. Hilfe. Polizei. Vergewaltigung. Herr im Himmel, wahrscheinlich sollte ich mich jetzt uralt fühlen, aber ich tu's nicht. Ich könnte schreien vor Glück, nicht wahr? Was sagt denn Felix? Der muss überglücklich sein. Und Rolf, hast du's ihm erzählt? Der wird auch überglücklich sein. Junge oder Mädchen? Ach, Schätzchen, das kannst du ja noch gar nicht wissen, was ich für einen Unsinn rede, so als werdende Großmutter, nicht wahr? Aber ich freue mich so. Er verkauft unsere Organe nach Russland und die Knochen an die Anatomie. Den Rest dreht er durch den Fleischwolf und macht Frikadellen daraus fürs nächste Sommerfest. Morgen, Frau Singer, Langschläferin, nimmst du Milch und Zucker? Die Haare lässt er zu Perücken verarbeiten und unsere Klamotten schenkt er dem Roten Kreuz. Ein bisschen Charity muss sein. Weder noch, und für dich, Herr Normal, immer noch Martha und sie. Was zum Teufel machst du da überhaupt? Verpiss dich, Chris. Wer motzt, kriegt keinen Kaffee. Adieu, Martha. Ich stehe gleich an der Wand und ziehe ein Scharfschützenlegen an. Bitte sag mir, dass du was auf der Pfanne hast, Rolf. Einfach im richtigen Moment ducken. Liebe Gemeinde, nächsten Dienstag ist jüngstes Gericht. Gott wird euch nach euren Strategien fragen. Und der gute Stern von Bethlehem allein wird eure Ärsche nicht retten. Ich höre... Seid ihr lebensmüde? Paradies oder Fegefeuer, Herrschaften? Rolf, komm nach vorne, verdammt. Morgen zusammen. Was soll das sein? Eine Schweigeminute zu Ehren deiner eigenen Hinrichtung? Jetzt mach mal halblang, Kalle. Pilze. Wie bitte? Pilze sind eine Metapher des modernen Lebens. Sie existieren in großer Vielfalt. Sie bilden Kulturen und sie leben vernetzt. Das Internet der Pilze heißt Myzel. Das größte unterirdische Myzel eines Hallimasch wurde in den Blue Mountains von Oregon gefunden, mit einer Ausdehnung von über 880 Hektar, einem Gewicht von 600 Tonnen und einem Alter von mindestens 2400 Jahren. Er ist übergeschnappt. Außerdem sind Pilze kleine Umweltlabore. Es gibt sogar welche, die sich von Radioaktivität ernähren. Vor allem aber speichern sie Schwermetalle. Ein Pilz, der in der Nähe einer Autobahn wächst, ist voller Blei, Quecksilber und Cadmium. Das ist... Ich sehe einen edel fotografierten Pilz auf dunklem Hintergrund. Ganz klassisch, ein bisschen menschenähnlich, mit Fuß und Hut. Farbenfroh, gesund, natürlich. Darunter zwei Wörter. Unser Zeuge. Ein Sackplatzer. Sechste Etage. Apartments. Keine Zeit für dich, Süße. Ich hab dich gewarnt. Zu jedem neuen Bier hat Kalle unser Zeuge gebrüllt. Irgendwann hat er mir einen Pilz über den Kopf gekippt und mich offiziell zum Pilzkenner ernannt. Wenn du jetzt hier wärst, Frau Singer, hier würde schwindelig von meinem Duft. Der schüchterne Herr Normal lässt es krachen und nichts von sich hören, während die arme Martha zu Hause Socken stopft. Schau an, eine spontane Gefühlsäußerung ihrerseits. Haben Sie mich heute Abend vermisst? Woher wusstest du, was ein Hallimasch ist? Hab mir ein Pilzbuch gekauft. Ich weiß doch so wenig von dir. Auch noch frisch werden. Wie war dein Tag? Ein und denselben Satz 500 Mal neu geschrieben und dann gelöscht. Hm, muss irre Spaß machen. Kennen Sie den Fluch des Perfektionismus, Herr Normal? Die Angst vor dem nicht ganz Vollkommenen? Diesen elenden Zwang, alles richtig zu machen? Frau Singer, ich bin die Verkörperung des nicht ganz Vollkommenen. Ich kenne den Zwang, alles trotzdem zu machen. Die Welt ist ein System, in dem der kleinste Fehler zum größten anzunehmenden Unfall führen kann. Das gilt auch für Sie. Und wenn Sie in 5 Rollstühlen gleichzeitig säßen. Beinverlust hat ausgesprochen wenig Vorteile. Aber einen doch. Den Rausschmiss aus der Perfektionismusgesellschaft habe ich bereits hinter mir. Für mich ist der Fehler keine Bedrohung, sondern Prinzip. Deshalb kann ich vor dem Erschießungskommando sitzen, an die arme Martha denken und plötzlich ins Blaue hinein von Pilzen zu faseln beginnen. Herr Normal. Der furchtlose Krieger. Ich bestehe aus Angst, Martha. Vor allem aus der Angst, nicht erkannt zu werden. Der Rollstuhl ist eine Verkleidung, die ich niemals abschütteln kann. Mensch und Maskerade sind doch eins. Erst tun wir alles, um nicht durchschaut zu werden, dann fürchten wir, dass uns niemand so sieht, wie wir sind. Ich sehe Sie, Martha. Sehen Sie eine Behinderte? Nein. Dank guter Verkleidung. Vor langer Zeit habe ich einen Fehler mit fatalen Konsequenzen gemacht. Auch Schuld ist eine Behinderung, nur leichter zu verstecken. Sie können nichts Schlimmes getan haben, Martha. Beinahe fühlt es sich an, als müsste ich ausgerechnet Ihnen zum ersten Mal davon erzählen, aber eben nur beinahe. Ich weiß auch so, dass Sie unschuldig sind. Sie sind ein Windbeutel, Herr Normal. Ein bisschen aufgeblasen, dafür voller Sahne. Wie können Sie mich freisprechen, wenn Sie gar nichts über mich wissen? Sie vergessen, dass ich ein Fachbuch besitze. Sie tragen Hut, haben nur ein Bein und sind deshalb sesshaft. Sie gehören weder zu den Tieren noch zu den Pflanzen und ernähren sich von Stoffen aus Ihrer unmittelbaren Umgebung. Jetzt haben Sie es geschafft. Ich lache mit einer Träne im Augenwinkel. Der beste Moment, um Ihnen eine Familienpackung Pinguine zu verkaufen. Erzählen Sie lieber, wo Sie Ihre Beine gelassen haben. Sie wollen Ihre Geheimnisse hüten und ich soll auspacken? Das ist nicht gerecht. Gerecht sind Kieswege, wenn man einen Rechen hat. Ihre Argumentationen sind unwiderstehlich, Frau Singer. Also dann. 18 Jahre, nagelneuer Führerschein, in der Nacht heimlich das Auto der Eltern geliehen, mal ausprobieren, was die Karre hergibt. Von der Fahrbahn abgekommen, auf dem Feld ein vergessener Traktor. Als ich zu mir kam, hatte ich den Motorblock auf dem Schoß. Waren Sie allein im Auto? Meine Schwester saß auf dem Beifahrersitz. Weil sie nicht angeschnallt war, wurde sie rausgeschleudert. Wie durch ein Wunder unverletzt. Man kommt doch nicht einfach so von der Fahrbahn ab. Wir haben ein bisschen rumgealbert. Präziser bitte. Wollen Sie mich in Ihrem Roman verwenden? Keine Sorge. Die Story passt nicht zu meinen Pilzforschern. Dafür in einen Hollywood-Film. Stellen Sie sich das vor, Frau Singer. Meine Schwester Nora, 15 Jahre alt, bildhübsch, frech wie ein Fohlen. Ich, 18, gut aussehend, reichlich männlich für mein Alter. Wenn wir zusammen einen Raum betraten, drehten sich alle Köpfe. Gespräche verstummten, die Welt geriet für eine Sekunde aus dem Takt. Und jetzt noch das Auto. Nora plappert aufgekratzt davon, wie die Frauen auf mich fliegen werden. Bei 200 km/h löst sie den Sicherheitsgurt und beugt sich über mich. Nur im Spaß natürlich. Sie war ein halbes Kind. Aber plötzlich reagiere ich auf sie. Heftig. Und Gott straft in derselben Sekunde. Sie müssen Ihre Schwester hassen. Sie Giftpilz. Sehen Sie nicht, dass die Verantwortung allein bei mir liegt? Dafür, dass meiner Schwester nichts passiert ist, würde ich noch beide Arme gratis dazugeben. Genug für heute, Herr Normal. Die arme Martha muss nachdenken. Over and out. Martha? Frau Singer? Was darf sein? Die Morgenröte aber spricht, was du hier schaust, mein Rötlichlicht, ist nichts als Geist, den jemand schenkt, indes er rötlich an dich denkt. Guten Morgen, Herr Normal. Hast du einen Kater? Gott, ist das schön. Letztlich handelt es sich nur um Croissants. Zwei bitte. Noch immer schwer berauscht vom Schnaps der Marke Singer. Süß gesäuselt, Herr Normal. Wie viel Prozent hat der Fusel, der Sie beduselt? 100. Ich korrigiere, 120. Hey, passen Sie doch auf! 120% heißt viel zu viel. Viel zu viel und noch lang nicht genug. Ich denke an Sie, Frau Singer. Ich warte auf Sie. Ich stehe mit Ihnen auf, ich gehe mit Ihnen zu Bett. Ich habe ein Croissant für Sie gekauft. Mit Honig, der abhängig macht. Haarfarbe, Alter, Körbchengröße? Ist mir scheißegal. Bist du des Teufels? Hast du kein Foto? Alles, was ich jemals zum Thema 90, 60, 90 verzapft habe, kannst du getrost vergessen. Noch ein Wort, Herr Normal. Noch einen süßen Gruß, der mir den Tag glasiert. Der Scheiß geht nicht nur für einen Flight, da ist Mileage drin. Vom Pilz übers Weizenfeld zum Regenwald. Mercedes-Benz ruft die gesamte Fauna und Flora in den Zeugenstand. Sitze im Meeting, kaleduziert. Mir scheißegal, ich bin matarisiert. Und wenn sie 70 ist, mit Buckel? Egal. Und wenn sie ein Kerl ist? Das wäre vielleicht ein Problem, ja. Scheißtag heute. Singer bittet um Normalisierung. Draußen führt eine Frau die eigene Frisur an der Leine spazieren. Ich schenke sie dir. Mission completed. Pass bloß auf, Rolf. Im Internet passiert viel Müll. Sie ist weder 70 noch ein Kerl, Chris. Was Martha und ich miteinander haben, sowas kannst du nicht faken. Congrats, Alter. Wann triffst du sie? Du trinkst schon wieder, Herr Normal. Es schmeckt nach dir. Wie soll ich widerstehen? Nicht widerstehen. Nur keinen plumpen Sex aus der Erotik machen. Oh, die Erotik spüre ich. Und Sex ist leider selten plump genug, um abgetan zu sein als reines Nichts. Nicht nichts ist hier das Synonym für die Gefahr. Mehr wollen als das Spiel kann Sinn und Sinne töten. Wie heißt das Spiel? Gestatten, Martha. Dann will ich es. So sehr, wie nie ein Wille weltenweit zu Wollendes gewollt hat. Wir haben nichts als Spiel, denn Spiel ist, was wir sind. Den Spieler, der uns führt, ihn nennen wir Idee und uns Figur, meist komische und selten tragisch. Ich wähle Tragik unter der Bedingung, mich am Ende totlachen zu dürfen. Ich will der Boden sein, der unter deinen Füßen zittert, wenn dich die Rache der Götter trifft. Scheiß auf die gebundene Rede, Frau Singer. So etwas Schönes hat noch nie jemand zu mir gesagt. Der Pieps vom Handy schweigt. Die Spucke rot vom Wein. Ich leg mich nieder. Gefährlich ist es. Liebschaft allemal. Niedliches Kleid. Sag mal, bist du frisch verliebt? Was? Wo sind die Sorgenfalten, die hängenden Ohren, die hochgezogenen Schultern? Du wirkst so leicht. Komm, kleine Schwester, setz dich mal zu mir. Ganz undramatisch, Felix und ich heiraten. Sieh mal einer an. Bist du endlich zur Vernunft gekommen? Gar nicht eifersüchtig? Bei nächster Gelegenheit bringe ich den Scheißkerl um. Aber bis dahin kann ich ja glücklich für dich sein. Nicht nur für mich, so wie du strahlst? Ich gestehe dezente Ansätze von Wohlbefinden. Wenn das mit Martha so weitergeht, wachsen meine Schulden bei dir ins Unermessliche, kleine Kupplerin. Lass mich jetzt los, die Leute gucken schon. Wir sind doch keine 15 mehr. Was hast du denn plötzlich? Ich weiß nicht. Deine Internetbekanntschaft wird mir langsam unheimlich. Steigerst du dich da nicht in was rein? Großartig. Jetzt ist das auch wieder nicht recht. Du bist unbezahlbar. Was heißt denn warnen, Nora? Was ist das jetzt für ein Unsinn? Ich werde ganz bestimmt nicht versuchen, ihm irgendwas auszureden. Ich war Internet hin oder her, da bin ich keine Expertin. Aber schiefgehen kann's doch immer. Und Rolfs Liebschaft ist jedenfalls nicht mein Problem und deins auch nicht. Und wieso bist du eigentlich immer so negativ, nicht wahr? Gönn ihm das doch. Vielleicht verläuft die Sache im Sand, vielleicht haben die beiden in 10 Jahren 5 Kinder, nicht wahr? Das kannst du doch gar nicht wissen. Sehr geehrte Frau Singer, nach reiflicher Abwägung aller relevanten Umstände, unter Einbeziehung von Börsenkursen, Fußballergebnissen und klimatischen Daten sind wir zu dem Schluss gekommen. Martha, ganz ehrlich, seit Tagen überlege ich, ob und wie ich sie fragen kann. Einen Versuch nach dem anderen habe ich gestartet und gelöscht. Dabei will ich nur eine Kleinigkeit, allerdings eine Kleinigkeit, die mir wie die Synthese aus Himmel und Hölle erscheint. Martha, sehen Sie mich erröten, die Finger ineinander flechten und mit den Füßen scharren. Martha, lachen Sie mich nicht aus. Martha, ich habe keine Ahnung, auf welchem Kontinent Sie sich aufhalten, aber ich will Sie trotzdem fragen, ob ich Sie für Samstag zu mir zum Essen einladen darf. Ich kaufe ein Pilzgericht und koche guten Wein. Auf Wunsch auch umgekehrt. Hochachtungsvoll, Herr Normal. Keine neuen Nachrichten auf dem Server. Keine neuen Nachrichten auf dem Server. Nachricht 1 von 1 wird empfangen. Ganz reizend, wirklich, Herr Normal. Aber Pilze stehen unter meinem persönlichen Schutz. Da bin ich aber froh. Meine Spezialität ist auch viel eher Tiefkühlpizza. Auf Zaunfall folgt der Brückenpfeiler, Herr Normal. Ist das, was wir haben, nicht schön, so wie es ist? Schön besitzt die Potenz zum Schöneren, das Schönere zum Schönsten. Erst recht mit Wein. Das dünkt mich ein wenig plump. Auf Brückenpfeiler folgt Kanone? Wenn ich's recht bedenke, wir kennen uns eigentlich kaum. Sie wollen noch keine Frau treffen, die sich mit Fremden trifft. Interessante Rochade, Frau Singer. Ich will der Boden sein, der unter deinen Füßen zittert gegen »Wir kennen uns doch kaum«. Aber keine Sorge, das Schrapnell hat getroffen. Der virtuelle Herr Normal besitzt halt einen unschätzbaren Vorteil. Die Fantasie kann ihm Beine machen. So nicht, Herr Normal. Nicht in den Rollstuhlpanzer steigen und in den Erpressungskrieg ziehen. The number you dialed is temporarily unavailable. Verdammt. Nicht einmal telefonieren wollen Sie mit mir? Fürchten Sie, ich könnte auch noch lispeln oder stottern? Hör auf damit. Ich bitte dich. Na gut, Frau Singer. Ich will Ihnen ein Geständnis machen. Ich habe mich an Sie gewöhnt. Inzwischen scheint es mir undenkbar, abends ohne Post von Ihnen ins Bett zu gehen. Auf das Piepsen des Handys reagiert mein Zwerchfell wie Pawlows Hund auf die Glocke. Manchmal komme ich auf den absurden Gedanken, dass Sie vielleicht gar nicht existieren. Dass mir eine intelligente Maschine antwortet, die irgendwo summend und brummend in einem Keller steht. Und dann packt mich die Angst. Ich will mich von dem Wunder überzeugen, dass es sie wirklich gibt. Ich habe nicht vor, Ihnen die Kleider vom Leib zu reißen und sie aufs Bett zu werfen. Um Sie zu beruhigen, opfere ich Ihnen meinen Stolz mit einem zweiten Geständnis. Meine Erfahrung mit Frauen liegt in der Nähe des absoluten Nullpunkts. Frau Singer, ich schwöre Ihnen, ich will Sie nur sehen. Keine neuen Nachrichten auf dem Server. Keine neuen Nachrichten auf dem Server. Nachricht 1 von 1 wird empfangen. Es geht nicht. Warum nicht? Erklären Sie es mir, bitte. Ich kann es nicht verstehen. Ich bin in den Blue Mountains, Oregon, USA. Sie lügen. Wieso? Wir schreiben in derselben Zeitzone. Na gut, hier kommt die Wahrheit, Herr Normal. Unseren Mailwechsel dürfte es eigentlich gar nicht geben. Keine Gute-Nacht-Post, keine Frühstücks-SMS, keine Pavlovschen Hunde. Ich bin verheiratet. Noch eine Lüge. Okay, verlobt. Mag sein, Frau Singer, dass es einen gottverfluchten Mann in Ihrem gottverfluchten Leben gibt. Wie Sie sich vorstellen können, habe ich an diese Möglichkeit bereits gedacht. Aber Fakt ist, dass Sie Ihre Abende mit mir verbringen. Vielleicht wissen Sie nicht, was das zu bedeuten hat. Ich auch nicht. Wir können nichts Besseres tun, als es herauszufinden. Ich werde dir jetzt was sagen, Herr Normal. Missverstehe es nicht als Koketterie. Es geht nicht ums Überreden und Verhandeln, sondern um eine unabänderliche Tatsache. Achtung, wir werden uns niemals sehen. Bitte, Martha, tu das nicht. Keine Atombomben auf den Zaubergarten. Martha, bitte. Also wenn eine Frau niemals sagt, meint sie nicht unter den aktuellen Bedingungen. Sagt sie bitte keine Überredungsversuche, bedeutet das, du hast mich schlecht behandelt und musst selbst drauf kommen, was der Fehler war. Und unabänderliche Tatsache ist der Name des Drachens, den du töten sollst, um die Prinzessin zu gewinnen. Grundsätzlich gilt, verschwende keine Kraft auf die Frage nach dem Warum, würdest die Antwort sowieso nicht verstehen. Und bei massiven Schwierigkeiten immer erstmal 4 Tage abwarten. Wenn es eine Hormongeschichte ist, löst sich das Problem von selbst. Schau mich nicht an wie ein Welpe im Tierheim. Wird sich schon einrenken, deiner Martha. Wenn sie dich nicht sehen will, musst du das ernst nehmen. Sieht man mir nicht an, wie ernst ich das nehme? Ich meine, da stimmt was nicht. Die Frau treibt ein Spiel mit dir. Vielleicht ist sie wirklich verheiratet und hat nur ein bisschen Ablenkung gesucht. Und jetzt ist ihr die Sache über den Kopf gewachsen und sie macht eine Kehrtwendung. Jetzt pass mal gut auf, Nora. Das ist kein Internetgeplänkel. Martha und ich, wir sind der eine seltene Fall, 2 Königskinder, die sich getroffen und erkannt haben, Seelenverwandte. Noch nie habe ich eine so starke Verbindung zu einem anderen Menschen gespürt wie zu dieser Frau. Und ich weiß, dass es ihr genauso geht. Diese Frau ist ein Fantasieprodukt, Rolf. Sie lebt vor allem in deinem Kopf. Du führst eine Liebesbeziehung mit dir selbst. Wer ist jetzt eifersüchtig? Ich habe deinen Felix von Anfang an ertragen, ohne dir zu sagen, was für ein Holzkopf er ist. Vorsicht, Bruderherz. Ich habe mich zurückgehalten. Dabei sieht ein Blinder mit Krückstock, was für eine lauwarme Angelegenheit das zwischen euch du ist. Du weißt nichts darüber. Ich bin glücklich mit Felix. Du bist glücklich, dass du endlich jemanden gefunden hast, mit dem du es einigermaßen aushältst. Felix ist bestenfalls ein netter Kerl, mehr nicht. Du und ich, wir waren glücklich miteinander damals. Wir waren Kinder, verdammt nochmal. Machen wir reinen Tisch. Du wolltest dieses Gefühl zurückhaben, Nora, genau wie ich. Den Zauber. Die Vertrautheit, diese unglaubliche Kraft, mit der wir der Welt ins Gesicht lachen konnten. Lange Zeit haben wir vergeblich danach gesucht. Du konntest es nicht finden und hast dich für eine Notlösung namens Felix entschieden. Ich konnte es nicht finden und war allein. Bis jetzt. Plötzlich ist es wieder da. Mit Martha ist unsere Liebe zu mir zurückgekommen. Hör auf damit. Ich fühle mich wie damals, wenn ich den Arm um deine Schultern legte. Und du mit beiden Händen deine langen Haare darunter hervorgezogen hast und wir gemeinsam über den Schulhof geschlendert sind. Ich will das nicht hören, Rolf. Du hast mich immer nur Scheißkerl genannt und ich dich Tussi. Und es waren die schönsten Wörter auf der Welt. Wenn Martha Herr Normal zu mir sagt, dann höre ich deine 15-jährige Stimme. Komm her, du Scheißkerl. Merkst du nicht, dass du fantasierst? Du bist auf dem Vergangenheitstrip hängen geblieben. Du bist nicht in diese Martha verknallt, sondern in deine Erinnerungen. Wie es war, als du noch Beine hattest und eine hübsche Schwester und die ganze Welt vor dir lag wie eine angefangene Partie Schach. Du erträgst es nicht. Du hältst nicht aus, dass ich glücklich bin, ohne dass du etwas damit zu tun hast. Ich habe mir immer gewünscht, dass du glücklich wirst. Du hast keine Ahnung, wie sehr. Und deshalb sage ich dir, Finger weg von dieser Frau. Martha ist ein Geschenk des Schicksals. Sie ist eine Sackgasse. Was ich dir jetzt sage, das mag pathetisch klingen, aber es ist mein voller Ernst. Martha ist meine einzige Chance. Ich würde es nicht überleben, sie zu verlieren. Du bist hysterisch. Komm zu dir, Rolf. Ich flehe dich an. Schlag dir Martha Singer aus dem Kopf. Du bist nicht mehr die Nummer eins in meinem Leben. Finde dich damit ab. Rigatoni, Pinot? Der Herr speist allein. Nenn mich Houdini, Texternutte. Der gute Stern, sagt der Kunde, da steckt was drin. Aber irgendwie auch ein bisschen begrenzt, rückwärtsgewandt. Was macht Houdini? Dein Schweigen fasst nach meiner Hand und presst sie an die Lippen, als wäre ich tot. Abracadabra, und aus dem Zylinder erscheint der Pilz. Ach, normal. Geschworen habe ich, dich heute nicht mit Tipp und Pieps zu bedenken und halt's nicht aus, wenn wir zerstritten sind. Der Pilz ist jetzt unser Zeuge. Kapiert? Unsere Hoffnung, unser ganzes Glück. Hörst du mir zu? Heute Abend im Netz. Bitte. Blut, Schweiß und Tränen werden wir in diesen Pilz investieren. Okay. Leg endlich das scheiß Handy weg! Verbinde mit Server. Nachricht 1 von 1 wird empfangen. Das Myzel ist die Gesamtheit aller Hyphen, also der fadenförmigen Zellen eines Pilzes. Im allgemeinen Sprachgebrauch werden als Pilze nur die sichtbaren Fruchtkörper bezeichnet. Der eigentliche Pilz ist jedoch das feine, meist unsichtbare Geflecht aus Hyphen im Boden. Guten Abend, Frau Singer. Ihr ergebenster Schüler. Zwei Pilze, die an unterschiedlichen Orten wachsen und einander niemals zu Gesicht bekommen, sind trotzdem aufs Engste miteinander verbunden. Sie sind mehr als Verwandte, mehr als Bruder und Schwester, nämlich Teile desselben Wesens. Wer sie ausreißt, um sie nebeneinander an dieselbe Stelle zu pflanzen, tötet sie. Bravo! Volle Punktzahl in didaktischer Metaphorik. Das Netz ist, was wir sind. Hier will ich dir nah sein, für dich da sein, zu dir gehören, wenn du mich lässt. Was bieten Sie mir an? Ihre mykologische Freundschaft? Ich biete nicht weniger als mein wahres Selbst. Hier bei dir bin ich wirklicher als an jedem anderen Ort. Ich nicht. Du bist hart und zynisch. Zynismus ist die Außenhaut des Schmerzes. Auch ich habe in den letzten Wochen an etwas gearbeitet, Martha, so wie Sie an Ihrer Pilzmetapher. Bei mir ist es branchenüblich, ein Drei-Wörter-Roman. Er mag auf den ersten Blick nicht besonders originell geraten sein, aber dahinter stehen hunderte von ungeschriebenen Seiten, die ihn zu meiner persönlichen Geschichte machen. Darf ich vortragen? Nur zu. Ich liebe dich. Keine neuen Nachrichten auf dem Server. Keine neuen Nachrichten auf dem Server. Keine neuen Nachrichten auf dem Server. Schon gut, Frau Singer. Du musst nicht antworten. Wie soll ich dich quälen, wenn alles in mir darauf besteht, dich glücklich zu sehen? Ich will, dass du rötlich an mich denkst. Deshalb werde ich nicht weiter auf einem Treffen bestehen, sondern versuchen, dich mykologisch zu lieben. So gut ich es kann und solange ich es ertrage. Aber eine Bedingung stelle ich. Das mit dem Glück klappt bereits hervorragend. Die Erleichterung lässt mich Kreise um den Schreibtisch rennen. Dabei schwenke ich die Arme. Die Bedingung? Alles, was du willst. Am Sonntag habe ich Geburtstag. Ruf mich an. Gratulier mir. Ich muss deine Stimme hören und sei es nur für 20 Sekunden. Ich muss wissen, dass es dich wirklich gibt. Keine neuen Nachrichten auf dem Server. Empfange Nachricht 1 von 1. Ach ja, normal, wenn du wüsstest. Ich habe dich immer geliebt und ich werde dich immer lieben. Mehr als du ahnst und anders als du denkst. Versprich mir, dass du das nie vergisst. Ruf mich an. Die EU-Datenschutzbeauftragten warnen, sprechen nach dem Piep kann zum Aufzeichnen einer Nachricht führen. Mein großer Schatz, wie kannst du es wagen, deine Mutter zur Greisin zu machen, indem du einfach 40 wirst, nicht wahr? Wie wär's, wenn wir diese Woche alle zusammen essen gehen? Nora, Felix, Papa, ich, du und deine neue Freundin, wo es doch so viel zu feiern gibt, nicht wahr? Geburtstag, Verlobung, Kind und du bist frisch verliebt. Manchmal ist das Leben eine runde Sache. Hab ich eigentlich schon herzlichen Glückwunsch. Aufnahmezeit überschritten. Los, du Arsch, geh ans Telefon. Du sollst rangehen. Okay, wie du willst. Ich komme heute Abend vorbei und hol dich da raus. Und dann gucken wir mal, was die Mädels im Paradise zu deinem Geburtstag sagen. Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag, lieber Bruder. Zum Geburtstag viel Glück. Guten Tag, Herr Rolf Kuchem. Ihr Online-Banking-System gratuliert Ihnen herzlich zum Geburtstag. Auch im neuen Lebensjahr wird Ihnen Ihr Online-Banking-System mit vielen Vorteilen zur Seite stehen. Du Sack, hast du dein bestes Hemd an? Du kommst jetzt runter und wir lassen es krachen. Ich kann nicht, Chris. Hast du deine Tage oder was? Ich warte auf einen Anruf. Spinnst du? Warten kannst du auch im Paradise. Tut mir leid. Glaub bloß nicht, dass ich da... Happy Birthday to you. Happy Birthday, Textanutte. Happy Birthday to you. Viel Selbstausbeutung, ewige Liebe zur Firma und übermenschliche Leistungsbereitschaft im neuen Jahr. Was war los gestern? Verpisst euch! Keiner fasst mich an! Weg mit dem Sekt hier, lasst mich durch, ich will in mein Büro. Hörer abnehmen, 1 Kilokalorie. Ein paar Sekunden sprechen oder ein Liedchen singen, 3 Kilokalorien. Hörer auflegen, 1 Kilokalorie. Ist das wirklich schon zu viel verlangt, Martha? Nicht einmal so viel bin ich wert. Es war mir wichtig. Verdammt wichtig. Du hast es nicht verstanden, Herr Normal. Es geht nicht. Leb wohl. Wieso verstanden? Was verstanden? Und was soll das heißen, leb wohl? Baby, ich habe noch ein Geschenk für dich. Ende der Woche kommen die Benzer. Und weißt du, mit wem sie sprechen wollen? Nicht mit Onkel Kalle, sondern mit dir, höchstpersönlich. Du sollst ihnen den Pilz beibringen. Wie findest du das? Raus! Sechste Etage. Apartments. Keine neuen Nachrichten auf dem Server. Frau Singer, ich bin bereit, mich zu entschuldigen, auch wenn ich nicht recht weiß, wofür. Für Weltkriege, Hungerkatastrophen und Wirtschaftskrisen? Für meine eigene Existenz, dafür, dass ich dich umarmen, an mich drücken, riechen, spüren wollte. Und wenn das nicht geht, wenigstens sehen. Und wenn das auch nicht geht, dann eben hören. Nur ein paar Worte, gesprochen von deiner Stimme, von der ich nicht weiß, ob sie hell oder dunkel, laut oder leise, lachlustig oder voller Melancholie ist. Wenn das auch nicht geht, Martha, aus Gründen, die ich offensichtlich nicht nachvollziehen kann, dann möchte ich dir wenigstens weiterhin schreiben. Bestraf mich nicht für etwas, das ich nicht verstehe. Bleib bei mir. Voller Hochachtung, Herr Normal. User unknown. Bitte überprüfen Sie die E-Mail-Adresse martha.singer@gmx.net und wiederholen Sie den Vorgang. Das kannst du nicht machen, Martha! Die Kleine da, man sieht ihre Nippel. Die hat nichts drunter. Plastiknippel, am BH aufgenäht. Ich hol sie rüber, nachträglich zum Geburtstag. Du nimmst sie mit aufs Klo, bleibst einfach sitzen in deinem Thron. Sie hebt ihr Kleidchen und hockt sich auf deinen Schoß. Geht nicht wegen der Armlehnen. Mein Gott, Junge, dann legt sie die Beine eben über deine Schultern. In dem Alter sind sie gelenkig. Ich will deine kleine Nutte nicht. Martha Singer, das ist eine richtige Frau. Kann ja sein, Alter. Aber Martha ist heute Abend nicht hier und die Kleine mit den Nippeln schon. Sie hat die Verbindung gekappt. Jetzt schwebe ich im All. Verloren. Auf Nimmerwiedersehen. Du brauchst einen Fick aus medizinischen Gründen. Ach, mir ist schlecht. Wir trinken nur einen. Bring mich hier raus. 6. Etage. Apartments. Fahr mich in die 7., Süße. Bis ganz nach oben. Komm mit mir aufs Dach. Treffen Sie eine Wahl. Du hilfst mir auf die Brüstung. Wir schauen zusammen über die Stadt. Ich zeig dir den großen Wagen. Ganz nah beieinander sitzen wir. Ich sage, ich hätte dich niemals verlassen dürfen. Jetzt kann ich nicht zurück zu dir. Treffen Sie eine Wahl. Du sagst, dass du mich verstehst. Wir sehen uns an, als wollten wir uns küssen. Deine Hand ruht auf meinem Rücken und dann, Süße, kurz bevor unsere Lippen sich berühren, gibst du mir einen kleinen Stoß. Tür schließt. Keine neuen Nachrichten auf dem Server. Du trinkst schon wieder, Herr Normal. Ein Gegenmittel, um das Gift vom Pilz zu schwächen. Hat dich ein frecher Pilz gebissen, so schickt er bunte Träume. Halluzinationen, Frau Singer. Er schickt mir Horror, Schmerz und Wahn. Träum schön von mir. Du Hexe. User unknown. Macht dir das Spaß, Martha? Macht dir das Spaß? Krank. Kenn ich nicht. Nie gehört das Wort. Ich schick dir eine Packung Aspirin und lass dir von der Personalabteilung 2 Tage Urlaub bewilligen. Übermorgen kreuzt du hier auf und wenn dir die Beine abfaulen. Nee, warte mal, die sind ja schon weg. Wenn dir also noch die Arme abfaulen und der Kopf platzt, dann lassen wir deinen blutigen Rumpf hier reinschaffen und legen ihn den Benzern zu Füßen. Vielen Dank für dein Verständnis. Erst sagst du, jemand wird sich melden. Und zack, meldet sich jemand. Dann sagst du, irgendwas an der Frau gefällt mir nicht. Und zack, verlässt sie mich. Du hast also 2 fette, siehste frei, Nora. Sprich bitte jetzt. Nichts? Hat es dir die Sprache verschlagen? Oder vielleicht ein neuer Orakelspruch? Auch nicht. Um die Frage zu beantworten, die du gleich stellen wirst, nein, es ist nicht trotzdem schön, dass ich Martha kennengelernt habe. Es ist die Hölle. Sie niemals kennengelernt zu haben, wäre das Paradies. Als sie noch da war, habe ich viel an sie gedacht. Jetzt denke ich ununterbrochen an sie. Zur vollen Stunde schreibe ich ihr eine SMS. Zur Viertelstunde checke ich Mails. Zur halben Stunde rufe ich sie an, zur Dreiviertelstunde wieder Mails. Zur vollen die nächste SMS. Sie hat nur ihre Mailadresse gesperrt, nicht die Telefonnummer. Das ist der Strohhalm, an den ich mich klammere. Vielleicht liest ihr meine SMS. Es könnte doch sein, oder? Nora, was meinst du? Sag schon. Sie liest doch meine SMS, oder etwa nicht? Komm schon, Nora! Hast du das Sprechen verlernt? Sag es verdammt nochmal! Durchgedreht, durchgedreht, dass du immer so übertreiben musst. Er trauert eben und deine medizinischen Kenntnisse in allen Ehren, nicht wahr? Depression, Autoaggression, Realitätsverlust, kann ja alles sein, auch wenn ich es eher Liebeskummer nennen würde. Aber jedenfalls heißt das nicht, dass er sich gleich umbringt. Nora, Schätzchen, glaub mir, dafür ist dein Bruder nicht der Typ, der geht eher zum Angriff über, nicht wahr? Und überhaupt sollst du dich nicht so aufregen in deinem Zustand. Habt ihr eigentlich endlich einen Hochzeitstermin? Tür ein! Das ist mein Ernst! Du Scheiße! Wieso kriegst du denn auf dem Boden rum? Wo ist dein Rollstuhl? Gott, wie sieht es denn hier aus? Wie das stinkt! Komm her. Nein, da. Halt dich fest. Mails abrufen. Bist du betrunken? Ich fahre dich jetzt unter die Dusche und in 10 Minuten ist Abmarsch. Schluss mit der Henry Miller Nummer. Meine Herren, es ist mir eine Ehre, Ihnen Rolf Kuchem vorzustellen. Er ist Kreativdirektor und Projektleiter für den Mercedes-Benz Relaunch. Das war eine Beförderung, Mann. Viel Glück. Autofahren im 21. Jahrhundert ist Krieg. Umwelthysterie und aktionistische Politik haben die Mobilität diskreditiert. Die Autoindustrie sitzt auf der Anklagebank, man macht ihr den Prozess. Meine Herren, es gilt, diese Rolle anzunehmen und ironisch zu brechen. Wir rufen Experten in den Zeugenstand, keine mit Föhnfrisur, Brille und Mikrofon, sondern solche, die sich wirklich auskennen mit dem Zustand der Welt. Stellen Sie sich vor, ich wäre ein solcher Zeuge. Was würde ich aussagen? Ich würde sagen, dass ich mit 18 in einen Traktor gerast bin, weil schnelles Fahren zum männlichen Mythos gehört. Bei allem Respekt, aber ich weiß nicht, was das mit unserer Kampagne ist. Ich würde sagen, dass ich meine Beine an ein beschissenes Auto verloren habe, dass ich seitdem im Rollstuhl sitze als Lachnummer, Arschabwischer, Pausenclown einer gesundheits- und schönheitsfixierten Gesellschaft. Ich bringe ihn um. Auf ewig allein, weil der Wert meines Spermas im Survival of the Fittest gegen Null tendiert. Es tut mir sehr leid, meine Herren, aber Herr Kuchem fühlt sich nicht wohl. Ja. Wir unterbrechen die Sitzung und... jetzt raten Sie mal, von welcher Marke das Auto war, das meine Beine gefressen hat. Verdammt nochmal, Chris. Stopp dem Irren das Maul und bring ihn hier raus. Ein Mercedes-Benz 500 SEL, Baujahr 85. 5-Liter-Maschine, 230 PS, Spitzenkarre, meine Herren. Damit hier keine Missverständnisse entstehen, Alter. Es geht mir am Arsch vorbei, wenn Kalle seinen Giga-Auftrag verliert. Letztlich geht's mir sogar am Arsch vorbei, wenn du dir unbedingt dein Leben versauen willst. Dass Rolf der Große dafür nicht nur eine fristlose Kündigung braucht, sondern gleich ein Hausverbot in der kompletten Branche, völlig klar. Dass er auf die helfende Hand seines Freundes spuckt, Routine. Aber was du da eben gemacht hast, Junge, das war maßlos, obszön. Ein Selbstmordattentat, größtmögliche Zerstörung mit kleinstmöglichem Aufwand. Aus purem Hass, purer Freude an der Vernichtung. Du kannst so fertig sein, wie du willst. Liebeskummer, Lebenskrise. Aber sowas macht man einfach nicht. Das ist krank, gestört, behindert. Kapierst du? Das ist wirklich behindert. Das ist es. Lass meinen Arm los, du Freak. Das ist es. Chris, wie konnte ich so blind sein? Dein dämliches Gequatsche hat mich draufgebracht. Lass dich küssen. Hey, stopp mal. Du bist am Arsch, Rolf. Völlig am Arsch. Krank, gestört, behindert. Es ist völlig logisch. Nur eine Behinderte antwortet auf die Kontaktanzeige eines Behinderten. Mensch, Chris, vielleicht ist sie noch viel schlimmer dran als ich. Liegt fest, nicht in der Lage, das Bett zu verlassen. Computer und Handy das Einzige, was sie noch bedienen kann. Will einen Roman schreiben, surft im Internet, stößt auf mich. Wir fangen an zu plaudern, kommen uns näher, viel zu nah, wie sie glaubt. Sie will die Illusion nicht zerstören, will die Welt des Internets nicht verlassen, wo sie eine ganz normale Frau für mich sein kann. Als ich auf einem Treffen bestehe, kriegt sie Panik. Wie klingt das? Keine Ahnung, Mann. Kann sein, kann auch nicht sein. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht mal, ob das eine Rolle spielt. Ich mache mir Sorgen um dich. MS? Was? Martha Singer! Ihre Initialen, MS wie Multiple Sklerose. Das ist allerdings komisch. Gott, wer weiß, vielleicht bleibt ihr nicht mehr viel Zeit. Denkt, dass sie kein Recht auf eine Beziehung hat, dass sie mich schützen muss. Deshalb hat sie Schluss gemacht, verstehst du? Sie unterschätzt meine Liebe, meine Kraft. Und jetzt? Jetzt schreibe ich ihr. Martha Singer, in Anführungszeichen. Ich habe dein Geheimnis durchschaut. Verzeih, dass es so lang gedauert hat. Frau Singer, ich liebe dich trotzdem oder deswegen, scheißegal. Ich liebe dich mehr als alles auf der Welt. G. Yes. Da, lies. Martha Singer schreibt um 10.23 Uhr. Ich dich auch. Ich bin so froh. Komm zu mir ins Krankenhaus. Sofort. Steinstraße 3. Fahr los. Schneller, Mann. Sicher, dass ich nicht mit reinkommen soll? Ich komm klar. Was soll das heißen? Sie finden den Namen nicht. Schauen Sie gefälligst gründlich. Ach Quatsch, mein Fehler. Sie heißt ja gar nicht so. Eine Sekunde, tut mir leid. Das ist wichtig. Bin noch auf dem Parkplatz. Hab Martha Singer auf dem iPhone gegoogelt. War eine berühmte Pilzforscherin. Frau eines noch berühmteren Pilzforschers. Auf welcher Station liegen die MS-Patienten? Der Mann von Martha heißt mit Vornamen Rolf. Dritte Etage. Neurologie. Du auch hier, Süße. Du auch? Was machst du denn hier? Ich arbeite hier. Scheiße, das hatte ich glatt vergessen. Natürlich, du kennst sie. Deshalb wusstest du die ganze Zeit Bescheid. Die Kontaktanzeige, du hast uns beide überredet. Mich, dass ich inseriere, sie, damit sie antwortet. Und dann hat sich ihr Zustand verschlechtert, nicht wahr? Du hast versucht, die Sache wieder rückgängig zu machen. Treffen Sie eine Wahl. Nora, ich weiß nicht, wie ich das alles finden soll. Ich bin total verwirrt. Wovon redest du? Wir sprechen später darüber. Jetzt will ich erst mal... Nein, lass mich raus, Süße. Wo ist sie? Ich dachte, du hast es erraten. Hab ich, Nora? Ich bin auf alles vorbereitet. Ihr habt mich beide unterschätzt. Ich will sie sehen, sofort. Was ist los? Bring mich zu ihr. Warum weinst du? Ist sie gestorben? Das kann nicht sein. Ich habe eine SMS von ihr gekriegt, vor einer halben Stunde. Nora? Ich will zu Martha. Wo ist sie? Martha! Sehr geehrter Felix Halbsilber, verzeihen Sie, dass ich Ihnen schreibe, obwohl Sie mich nicht kennen. Es geht um Ihre Verlobte, Nora Kuchem. Da es unmöglich ist, für diesen Brief einen adäquaten Anfang zu finden, bleibt mir nichts anderes übrig, als ohne Umschweife zu erzählen. Vor 3 Monaten habe ich eine Kontaktanzeige aufgegeben. Es meldete sich eine Frau unter dem Namen Martha Singer. Wir begannen eine Korrespondenz, die schnell intim wurde. Kurz gesagt, ich habe mich in diese Martha verliebt und sie erwidert meine Gefühle. Verehrter Felix Halbsilber, gestern habe ich mich zum ersten Mal mit der angeblichen Martha getroffen. Es stellte sich heraus, dass ihr wahrer Name Nora Kuchem ist, dass sie seit 4 Jahren in einer festen und angeblich glücklichen Beziehung mit einem Mann namens Felix Halbsilber lebt, dass sie seinen Heiratsantrag angenommen hat und zu allem Überfluss ein Kind von ihm erwartet. Mit Beschreibungen des Abgrunds, in den mich diese Enthüllungen stürzten, will ich sie nicht belästigen. Ich stehe noch immer unter Schock. Martha, Nora, zeigte für meine Reaktion wenig Verständnis. Sie bestand darauf, mich unabhängig von allen äußeren Umständen bis in den Tod zu lieben. Selbstverständlich habe ich unsere Beziehung sofort beendet und Nora Martha aufgefordert, Ihnen, Felix, reinen Wein einzuschenken. Ihre Antwort lautete: Ich bin doch nicht bescheuert. Ich weiß, dass Sie mir niemals verzeihen werden, deshalb bitte ich Sie gar nicht erst darum, aber mein Gewissen zwingt mich trotzdem, Ihnen diesen Brief zu schreiben. Ich habe Martha Singer in gutem Glauben kennengelernt und Sie planen in gutem Glauben, Nora Kuchem zu heiraten. Jeder Mensch hat ein Recht auf freie Entscheidungen und diese Freiheit setzt ein Mindestmaß an Information voraus. Diesem Recht habe ich hiermit Genüge getan. Ich verspreche Ihnen, dass Sie nie wieder von mir hören werden. Unser Fluch besteht dennoch darin, die Existenz des jeweils anderen niemals wieder vergessen zu können. Hochachtungsvoll. T. Normal. PS. Im Anhang finden Sie exemplarische Teile meiner Korrespondenz mit Ihrer Verlobten. Die EU-Datenschutzbeauftragten warnen, Sprechen nach dem Piep kann zum Aufzeichnen einer Nachricht führen. Das kannst du nicht machen, Rolf. Ganz egal, wie wütend du bist. Er ist vollkommen ausgeflippt, verstehst du? Er zerstört unsere Beziehung, er nimmt unserem Kind den Vater, Rolf. Du kannst mir vorwerfen, dass ich Martha erfunden habe, auch wenn ich es gut meinte. Aber dass Martha Singer und Herr Normal einander lieben, ist nicht meine Schuld. Das habe ich jetzt begriffen. Es ist Schicksal, falls es so etwas gibt. Du hast kein Recht auf Rache. Ich flehe dich an. Mach mein Leben nicht kaputt. Sag Felix, dass du ihm diesen Brief... Aufnahmezeit überschritten. Nur zu deiner Information. Du brauchst nicht vorbeikommen, um dein Zeug zu holen. Das hat die Müllabfuhr bereits getan. Ich freue mich immer, wenn ich dir einen mühevollen Weg ersparen kann. Krüppel! Rolf, ruf mich an, bitte. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Nora sagt, dass sich Felix von ihr trennt wegen irgendwelcher Liebesbriefe, die du an ihn weitergeleitet hast. Und in deiner Firma, wo ich gleich angerufen habe, sagen sie, dass du rausgeflogen bist, nicht wahr? Und Nora sagt, dass sie das Kind nicht mehr will und dass das alles eine Strafe Gottes sei. Geisteskrank, total geisteskrank, nicht wahr? Ruf mich so schnell wie möglich zurück, bitte. Hey, Alter, man hört seit Tagen nichts mehr von dir. Geh ans scheiß Telefon. Rolf! Geh ran, Rolf! Blue Mountains von Julie C. Nora und Martha, Katrin Welisch. Rolf, Sebastian Blomberg. Mutter, Maren Kreumann. Chris, Torben Kessler. Kalle, Dustin Semmelrogge. In weiteren Rollen Sebastian Miro, Nadine Kettler, Andreas Serda, Stefan Roschi, Horst Hildebrand, Konstanze Weinig, Oliver Jacobs, Clemens Lachnicht und Anton Kulig. Ton Johanna Fegert, Schnitt Regine Schneider. Regieassistenz Karin Bözer. Musik Frank Brettschneider. Regie Alice Elsner. Produktion Südwestrundfunk 2010.